Die Anhänger werben für ihren Guru so. Legen Sie Ihre Hände auf die Oberschenkel, die Handflächen zeigen nach oben und sagen Sie, Shri Matai, bitte gib mir Selbstverwirklichung. Dann wird die Lebensenergie, die Kundalini, erweckt. Was hier kitschig daherkommt, ist Ausdruck eines neuen Psychoglaubens. Jeder hat alles schon in sich. Nur wehe, man findet es nicht. Es ist schon ein Leid, was mit dem neuen Hang zur Selbstverwirklichung über die Menschen hereinbrach. Sie dürfen nicht nur, sie müssen souverän sein, selbstständig sein, ihre Potenziale entfalten. Wer dem Anspruch auf Selbstverwirklichung nicht gerecht wird, dessen Selbst reagiert mit Erschöpfung, mit Leere, mit Depression. Das erschöpfte Selbst ist in den Augen des französischen Soziologen Alain Ehrenberg die Krankheit unserer Zeit. Jede Zeit hat ihre Krankheiten. Den Krankheiten gehen Wünsche voraus. Der Hysterie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Wunsch nach größerer sexueller Freiheit. Der Erschöpfung, dem Burnout von heute, die gestiegenen Ansprüche an das eigene Selbst. Nach 68 hieß der große Wunsch Emanzipation. Emanzipation der Frau, des Mannes, des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Schon 1969 schrieb der amerikanische Soziologe Ralph Turner über die zeitgenössischen sozialen Bewegungen, die Menschen würden sich empören, ihr wahres Selbst nicht finden zu können. Alles, was mit dem Selbst zu tun hatte, so der Soziologe Heinz Bude, konnte nun zur Politik werden, das Geschlecht, der Körper, der Lebensstil. Das Selbst, das irgendwo innen war, sollte sich verwirklichen, indem es befreit wird. Rudi Dutschke sprach von einer expressiven Revolution. Das wahre Selbst kann zum Vorschein kommen, wenn ein innerer Impuls nach außen dringt, so die psychologische Vorstellung, die damals entstand. Es stellt sich nicht her, indem man Erwartungen von außen gerecht wird, sondern indem man einer inneren Stimme gehorcht, die einen zu sich selbst führt. »Werde, der du bist«, riefen Psychotherapeuten, Körperlehrer und Alternativpädagogen nun im Chor. In den zahlreichen Psychogruppen hieß es allenthalben, sprich von dir selbst, ein seitdem vielfach zu hörendes Motto zwischenmenschlicher Kommunikation. Die neue Selbstverwirklichung nach 68 war postmaterialistisch. Man verwirklichte sich nicht mehr durch Arbeit, wie Marx geschrieben hatte, indem man etwas schuf, ein Werk vollendete oder ein Haus baute, sondern indem man sich bemühte, der zu werden, der man glaubte, schon immer zu sein. Indem man das eigene Wesen suchte. In der Theorie der humanistischen Psychologie wurde Selbstverwirklichung an die Spitze der menschlichen Bedürfnispyramide gestellt und so geadelt. Der Markt hat diese hehren Ansprüche abgeschliffen. Selbstverantwortung lautete ein Leitbegriff der neuen Wirtschaftspolitik von Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Empowerment wird heute gesagt, wenn der Einzelne seine Potenziale steigern soll, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Und unter Selbstverwirklichung wird nur noch verstanden, seinen Traumjob zu finden, sein Selbst zu optimieren und in sich selbst zu investieren.